gelangt und hatte sein Leben nicht minder ehrenvoll beendet als die größten seiner Vorfahren. Und als es Zeit wurde, nach Sitte der Mark auf das Andenken der Könige zu trinken, da trat Eowyn von Rohan vor, golden wie die Sonne und weiß wie Schnee, und brachte Eomer einen vollen Becher. Dann stand ein gelehrter Barde auf und nannte die Namen aller Herrscher der Mark in der richtigen Reihenfolge. Eol, der Junge, und Brego, der die Halle erbaute, und Aldor, des unglücklichen Baldurs Bruder, und Freya und Freawine und Goldwine und Deo und Gram, und Helm, der sich in Helms Klamm verbarg, als die Mark erobert wurde. Und sein Grabhügel war der letzte der neun auf der Westseite, denn zu jener Zeit wurde die Erbfolge unterbrochen, und danach kamen die Hügel auf der Ostseite. Freyalaf, Helms Schwestersohn, und Leofar und Walda und Volker und Volkwine und Fengel und Tengel und Theoden als letzter. Und als Theoden genannt wurde, leerte Eomer den Becher. Dann befahl Eowyn den Mundschenken, die Becher zu füllen, und alle, die dort versammelt waren, standen auf und tranken auf den neuen König mit dem Ruf »Heil Eomer, König der Mark!« Und als das Fest sich dem Ende zuneigte, stand Eomer auf und sagte, »Zwar ist dies eine Begräbnisfeier für Theoden, den König, doch will ich, ehe wir auseinandergehen, noch eine frohe Botschaft verkünden, und er würde es mir nicht verargen, denn wie ein Vater war er immer zu Eowyn, meiner Schwester. Höret nun, alle meine Gäste, ihr Edlen aus so vielen Reichen, wie noch nie in dieser Halle versammelt waren. Faramir, Statthalter von Gondor und Fürst von Ithilien, bittet die Jungfrau Eowyn von Rohan um ihre Hand, die sie ihm bereitwillig gewährt. Daher seien sie nun vor euch allen zusammengegeben.« Und Faramir und Eowyn traten vor und legten die Hände ineinander. Und alle tranken auf ihr Wohl und waren guter Dinge. »Damit«, sagte Eomer, »ist die Freundschaft der Mark mit Gondor durch ein neues Band gefestigt. Und umso mehr freue ich mich.« »Kein Geizkragen bist du, Eomer«, sagte Aragorn, »das Schönste aus deinem Reich nach Gondor zu vergeben.« Dann sah Eowyn dem König von Gondor in die Augen und sagte, »Wünsche mir Glück, mein Lehnsherr und Heiler.« Und er antwortete, »Glück habe ich dir gewünscht, seit ich dich zum ersten Mal sah. Es macht mir das Herz leichter, dich nun froh zu sehen.« Als das Fest vorüber war, nahmen die meisten Gäste Abschied von König Eomer. Aragorn mit seinem Gefolge und das Volk von Lorien und Bruchtal machten sich zum Aufbruch bereit. Doch Faramir und Imrahil blieben noch in Edoras. Arwen Abendstern blieb ebenfalls. Und sie sagte ihren Brüdern, »Lebewohl.« Niemand sah sie von ihrem Vater Elrond Abschied nehmen, denn sie gingen in die Berge hinauf und sprachen dort lange miteinander, und schwer fiel ihnen die Trennung, die bis über das Ende der Welt hinaus dauern sollte. Zuletzt, als die Gäste sich schon anschickten, fortzureiten, kamen Eomer und Eowyn zu Merry, und sie sagten, »Lebe nun wohl, Meriadoc des Auenlands und Holdwine der Mark, Glück auf deinem Weg, und kehre bald wieder, denn du bist uns willkommen.« Und Eomer sagte, »Für deine Tat auf dem Feld von Mundburg hätte ein König von einst dich mit einem Wagen voller Geschenke belohnt. Doch willst du nichts annehmen, sagst du, als die Waffen, die wir dir gaben. Damit muss ich mich abfinden. Denn tatsächlich habe ich nichts zu geben, das deiner würdig wäre. Doch meine Schwester bittet dich, diese kleine Gabe anzunehmen, zum Andenken an Dernhelm und die Hörner der Mark bei Anbruch des Morgens.« Und Eowyn gab Merry ein altes Horn, klein, doch von feiner Hand ganz aus hellem Silber geschmiedet und mit grünem Gehenk. Und galoppierende Reiter waren darauf eingraviert, in einer Reihe, die sich vom Trichter bis zum Mundstück um das Horn herumwand, und dabei standen Runen von großer Kraft. »Dies ist ein Erbstück unseres Hauses«, sagte Eowyn. »Es wurde von Zwergen geschmiedet und stammt aus dem Hort Skathas, des Lindwurms. Eol der Junge hat es aus dem Norden mitgebracht. Wer es bläst in der Not, wird in den Herzen seiner Feinde die Furcht und in denen seine Freunde die Freude erwecken. Und die Freunde werden ihn hören und herbeikommen. Da nahm Mary das Horn, denn er konnte es nicht ablehnen. Er küsste Eowyn die Hand, und sie umarmte ihn, und so trennten sie sich einstweilen. Und leerten den Abschiedsbecher, und unter vielen Ehren und Freundschaftserweisen machten sie sich auf den Weg. Fürs Erste ritten sie nach Helms Klamm, wo sie 2 Tage Rast machten. Dort löste Legolas ein, was er Gimli versprochen hatte, und ging mit ihm in die glitzernden Grotten. Und als sie wiederkamen, war er sehr still und wollte nur sagen, dass Gimli allein Worte finden könne, um von den Grotten zu sprechen. Und nie zuvor hat doch ein Zwerg in einem Wortgefecht sich des Siegs über einen Elben rühmen können, sagte er. Lass uns daher nun zum Fangorn gehen und die Rechnung quick machen. Vom Klammtal ritten sie nach Isengard und sahen, was die Ents dort inzwischen geleistet hatten. Der ganze Felsmauerring war niedergerissen und zerstreut, und das Land darinnen in einen Garten mit Obsthainen und Bäumen verwandelt, und ein Bach floss hindurch. In der Mitte aber war nun ein klarer Teich, und daraus ragte noch immer der Turm von Orthanc empor, hoch und uneinnehmbar, und sein schwarzes Gestein spiegelte sich im Wasser. Eine Weile saßen die Reisenden an der Stelle, wo früher das Tor von Isengard gewesen war. Dort standen nun 2 hohe Bäume, wie Wachtposten am Beginn eines Pfades, der über eine grüne Wiese zum Orthanc führte. Verwundert betrachteten sie, was hier geschaffen worden war, aber weit und breit war niemand zu sehen. Bald aber hörten sie eine Stimme, hum, hum, hum, hum, dröhnen, und schon kam Baumbart, begleitet von Flinkbaum, den Weg entlang geschritten, um sie zu begrüßen. »Willkommen im Hain von Orthanc«, sagte er. »Ich wusste, dass ihr kommen würdet, aber ich war oben im Tal an der Arbeit. Da ist noch viel zu tun. Aber auch ihr seid nicht faul gewesen im Süden und im Osten, wie ich höre. Und alles, was ich hörte, ist gut, sehr gut.« Dann sprach Baumbart sehr anerkennend über ihre Taten, über die er anscheinend genau Bescheid wusste. Und schließlich hielt er inne und blickte Gandalf lange an. »Na, siehst du«, sagte er, »du hast dich als der Mächtigste erwiesen, und alles, was du begonnen hast, ist gut gegangen. Wohin willst du nun wohl, und warum kommst du her?« »Um zu sehen, wie du mit der Arbeit vorankommst, mein Freund«, sagte Gandalf, »und um dir für deine Hilfe in allem, was wir erreicht haben, zu danken.« »Hum, nun, das ist nur recht und billig«, sagte Baumbart, »denn gewiss, die Ents haben ihr Teil beigetragen, und nicht nur, weil wir mit diesem, hum, diesem verfluchten Baummörder abgerechnet haben, der früher hier wohnte. Denn es gab auch noch einen großen Einmarsch von diesen Burarum, bösblickend, schwarzpfotig, krummbeinig, steinherzig, krallklauig, stinkbäuchig, blutdurstigen, Morimaite, Sinkerhonda, hum. Nun ja, ihr seid alle vom hastigen Volk, und ihr vollständiger Name ist so lang wie Jahre der Folter von diesem Ungeziefer, den Orks. Und sie sind über den Fluss gekommen und von Norden herunter, rings um den Wald von Laurelindoren an, in den sie aber nicht eindringen konnten, dank den Großen, die ich hier sehe.« Er verbeugte sich vor dem Herrn und der Herrin von Lorien. »Und dieselben üblen Kreaturen waren mehr als überrascht, uns draußen im Hügelland zu begegnen, denn von uns hatten sie noch nie gehört, was freilich auch von manchem besseren Volk zu sagen wäre. Und nicht viele werden uns in Erinnerung behalten, denn es sind nicht viele mit dem Leben davongekommen, und von denen hat der Fluss die meisten zu sich genommen. Aber es war ein Glück für euch, denn wären sie nicht uns begegnet, hätte der König des Graslands nicht weit reiten können, und hätte er es doch getan, wäre seine Heimat verwüstet worden. »Wir wissen es wohl«, sagte Aragorn, »und niemals soll es euch in Minas Tirith oder in Edoras vergessen werden.« »Niemals ist ein Wort, das sogar mir zu lang ist«, sagte Baumbart. »Nicht so lange eure Königreiche dauern, meinst du? Aber sie werden lange dauern müssen, wenn es den Ents lange vorkommen soll.« »Das neue Zeitalter beginnt«, sagte Gandalf, »und in diesem Zeitalter könnte sich herausstellen, dass die Reiche der Menschen dich überdauern, Fangorn, mein Freund. Doch sage mir nun, wie steht es mit dem, worum ich dich gebeten hatte? Was macht Saruman? Ist ihm Orthanc noch nicht verleidet? Denn ich glaube, er wird nicht finden, dass ihr ihm die Aussicht aus seinen Fenstern Gandalf lange an. Ein verständnisinniger Blick war es, fand Merry. »Aha«, sagte der Ent, »dachte ich mir es doch, dass du danach fragen würdest. Orthanc verleidet. Ja, sehr leid war er es zuletzt, aber nicht so sehr den Turm, als vielmehr meine Stimme. Ich habe ihm ein paar lange Geschichten erzählt, oder wenigstens würdet ihr sie lang finden.« »Warum ist er dann dageblieben und hat sie sich angehört? Bist du in den Orthanc hineingegangen?« fragte Gandalf. »Nein, nicht in den Orthanc«, sagte Baumbart. »Aber er kam ans Fenster und hörte zu, denn auf anderm Wege erfuhr er nichts, und obwohl ihm meine Nachrichten gar nicht gefielen, war er doch ganz erpicht drauf, sie zu hören, und ich konnte sehen, dass er sich alles angehört hat. Aber zu den Nachrichten habe ich allerlei hinzugefügt, das zu bedenken für ihn gut war. Er wurde es sehr leid. Er war schon immer so hastig. Das war sein Verderben.« »Mir fällt auf, mein lieber Fangorn«, sagte Gandalf, »dass du mit Bedacht immer erfuhr, war, wurde, sagst. Und was ist jetzt? Ist er tot?« »Nein, nicht tot, so viel ich weiß. Aber er ist fort. Ja, seit 7 Tagen ist er fort. Ich habe ihn gehen lassen. Es war nicht mehr viel von ihm übrig, als er hervorgekrochen kam. Und dieser Schlangenwurm, der ihm nachkriecht, der war nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun sage mir nicht, Gandalf, dass ich aber versprochen hatte, ihn in Gewahrsam zu halten, denn das weiß ich selbst. Aber seither hat sich die Lage doch geändert, und ich habe ihn so lange festgehalten wie nötig, damit er keinen Schaden mehr anstiften konnte. Mehr als alles andere hasse ich's, musst du wissen, lebende Kreaturen in den Käfig zu sperren. Und sogar mit solchen wie diesen tue ich das nur, wenn es sein muss. Ohne Giftzähne mag die Schlange kriechen, wohin sie will.« »Vielleicht hast du recht«, sagte Gandalf, »doch diese Schlange, fürchte ich, hatte noch einen Giftzahn. Das Gift seiner Stimme nämlich. Und ich vermute, dass es seine Wirkung nicht verfehlt hat. Ja, sogar dich, Baumbart, hat er überredet, weil er die weichen Stellen in deinem Herzen kennt. Jedenfalls ist er fort, und dazu ist nichts mehr zu sagen. Der Turm von Orthanc aber fällt nun wieder dem König zu, dem er gehört, obwohl er vielleicht keine Verwendung für ihn hat.« »Das werden wir später sehen«, sagte Aragorn, »doch überlasse ich dies ganze Tal den Ents, die nach eigenem Ermessen damit verfahren mögen, solange sie eine Wache beim Orthanc unterhalten und niemanden ohne meine Erlaubnis hineinlassen.« »Der Turm ist abgeschlossen«, sagte Baumbart. »Ich habe Saruman abschließen und mir die Schlüssel geben lassen. Flinkbaum hat sie.« Flinkbaum machte den Rücken krumm wie ein Baum, der sich im Winde biegt, und reichte Aragorn zwei große schwarze Schlüssel mit fein gezackten Bärten, die an einem stählernen Ring hingen. »Nun danke ich dir abermals«, sagte Aragorn, »und sage dir, lebe wohl. Möge dein Wald in Frieden gedeihen. Wenn dieses Tal wieder bewachsen ist, gibt es noch Platz genug westlich der Berge, wo du einst umgegangen bist.« Baumbarts Miene wurde traurig. »Die Wälder gedeihen vielleicht«, sagte er. »Die Wälder wachsen vielleicht sogar, aber nicht die Ents. Es gibt keine Entdinge.« »Aber euer Suchen ist nun vielleicht doch aussichtsreicher«, sagte Aragorn. »Lande im Osten stehen euch nun offen, die es lange nicht waren.« Doch Baumbart schüttelte den Kopf und sagte, »Es ist weit bis dahin, und zu viele Menschen sind dort heutzutage. Aber ich vergesse ganz, was sich gehört. Wollt ihr nicht bleiben und eine Weile hier rasten? Und vielleicht würden manche von euch gern durch den Fangornwald reiten, um sich den Heimweg abzukürzen.« Hier sah er Celeborn und Galadriel an. Doch alle, bis auf Legolas, sagten, dass sie nun Abschied nehmen und nach Süden oder Westen weiterreiten müssten. »Komm, Gimli«, sagte Legolas, »mit Fangorns Erlaubnis werde ich nun die verborgenen Stellen des Entwaldes besuchen, wo Bäume wachsen wie nirgendwo sonst in Mittelerde. Komm mit mir, wenn du dein Wort halten willst. Und dann wandern wir zusammen weiter zu unseren Heimatländern im Düsterwald und weiter östlich.« Gimli war einverstanden, aber, wie man merkte, nicht geradezu begeistert. »Hier nun endet der Bund der Ringgefährten«, sagte Aragorn. »Ich hoffe aber, du wirst bald mit der versprochenen Hilfe in mein Land zurückkehren.« »Wir kommen, wenn unsere Fürsten es gestatten«, sagte Gimli. »Nun lebt wohl, ihr Hobbits. Ihr werdet jetzt ungefährdet heimkommen, ohne dass mir die Sorge um euer Schicksal den Schlaf raubt. Wir werden von uns hören lassen, wenn es geht. Und manche von uns werden sich noch öfter begegnen. Aber ich fürchte, alle beisammen sein werden wir...« »Einem nach dem anderen lebewohl.« Und dreimal verbeugte er sich tief und ehrerbietig vor Celeborn und Galadriel. »Lang, lang ist's her, dass wir uns trafen, bei Stock oder Stein. Avanimar, Vanimalion Nostari«, sagte er. »Traurig ist es, dass wir uns erst so kurz vor dem Ende begegnen, denn die Welt wird anders. Ich spüre es im Wasser, ich spüre es im Erdreich und ich spüre es in der Luft. Ich glaube, wir sehen uns nicht wieder.« Und Celeborn sagte, »Ich weiß nicht, Ältester.« Galadriel aber sagte, »Nicht in Mittelerde, und ehe nicht die Lande, die unter den Wellen liegen, wieder emporgehoben werden, dann mag es sein, dass wir uns im Frühling auf Tazarinans Weidenwiesen wieder begegnen. Lebe wohl!« Als letztes nahmen Merry und Pippin Abschied von dem alten Ent, und seine Miene wurde aufgeräumter, als er sie ansah. »Na, ihr Spaßvögel«, sagte er, »wollt ihr noch einen Schluck mit mir trinken, ehe ihr aufbrecht?« Das wollten sie unbedingt, sagten sie, und er nahm sie beiseite in den Schatten eines Baums, und sie sahen, dass dort ein großer Steinkrug bereitstand. Und Baumbart füllte drei Schalen, und sie tranken. Und über den Rand seiner Schale hinweg blickte er sie seltsam an. »Sachte, sachte«, sagte er, »denn ihr seid schon ein Stück gewachsen, seit ich euch zuletzt gesehen habe.« Und lachend leerten sie ihre Schalen. »Na, dann auf Wiedersehen«, sagte er, »und vergesst nicht, mir Nachricht zu geben, wenn ihr in eurem Land etwas von den Endfrauen hört. Dann winkte er mit seinen großen Händen der ganzen Gesellschaft und ging in den Wald davon. Die Reisenden ritten nun schneller, und zwar nahmen sie den Weg zur Pforte von Rohan. Nahe bei dem Ort, wo Pippin in den Orthankstein geblickt hatte, trennte sich Aragorn von ihnen. Ein Abschied, der den Hobbits schwer fiel, denn Aragorn hatte sie nie im Stich gelassen und sie durch viele Gefahren geführt. »Ich wollte, wir hätten solch einen Stein«, sagte Pippin, »dass wir alle unsere Freunde sehen und aus der Ferne mit ihnen sprechen könnten.« »Aber nur einen gibt es jetzt noch, den du gebrauchen könntest«, antwortete Aragorn. »Denn was der Stein von Minas Tirith dir zeigen würde, wirst du nicht sehen wollen. Aber den Palantir von Orthanc muss der König behalten, um zu sehen, was in seinem Reich vorgeht und was seine Diener treiben. Denn vergiss nicht, Peregrin Tuck, dass du ein Ritter von Gondor bist, und von deiner Dienstpflicht will ich dich nicht entbinden. Ich gewähre dir jetzt Urlaub, aber es kann sein, dass ich dich wieder rufe.« Und denkt daran, liebe Freunde aus dem Auenland, dass mein Reich auch im Norden liegt und dass ich eines Tages dorthin komme. Dann nahm Aragorn von Celeborn und Galadriel Abschied, und die hohe Frau sagte zu ihm, »Elbenstein, durch die Finsternis bist du an die Hoffnung gelangt und hast nun alles, was du begehrtest. Nütze die Tage wohl.« Celeborn aber sagte, »Lebe wohl, Vetter. Möge ein anderes Schicksal als meines dich erwarten und dein Schatz bis zuletzt bei dir bleiben.« Es war Abend, als sie sich trennten, und als sie nach einer Weile zurückblickten, sahen sie den König des Westens zwischen seinen Rittern zu Pferde sitzen, und die sinkende Sonne ließ ihre Harnische rot-golden schimmern, und Aragorns weißer Mantel leuchtete wie eine Flamme. Dann nahm der König den grünen Stein und hielt ihn empor, und das grüne Feuer funkelte aus seiner Hand. Die Reisegesellschaft, dem Lauf des Isen folgend, nach Westen und ritt durch die Pforte von Rohan in das Ödland dahinter und dann nordwärts über die Grenze von Dunland. Die Dunländer flohen und hielten sich verborgen, denn sie fürchteten das Elbenvolk, obwohl nur selten ein Elb ihr Land betrat. Doch die Reisenden kümmerten sich nicht um sie, denn zwar waren sie nun weniger, aber immer noch eine ansehnliche Schar und mit allem, was sie brauchten, wohl versehen. Und so zogen sie gemächlich ihres Weges und schlugen ihre Zelte auf, wann immer sie wollten. Am sechsten Tag nach ihrer Trennung von dem König ritten sie durch einen Wald, der sich von den Hügeln am Fuß des Nebelgebirges herabzog, das nun zu ihrer Rechten lag. Als sie abends wieder in offenes Gelände hinauskamen, überholten sie einen alten Mann, der auf einen Stock gestützt und in grauen oder schmutzig weißen Lumpen ging, auf dem Fuße gefolgt von einem zweiten, humpelnden und jammernden Bettler. »Hallo, Saruman«, sagte Gandalf, »wohin des Wegs?« »Was geht's dich an?« antwortete er. »Willst du mir noch meine Wege vorschreiben? Genügt es dir nicht, mich im Elend zu sehen?« »Du kennst die Antworten«, sagte Gandalf. »Nein und nochmal nein. Aber jedenfalls geht für mich die Zeit der Mühen nun zu Ende. Der König hat die Bürde auf sich genommen. Hättest du im Orthanc gewartet, so hättest du ihn gesehen und seine Milde und Weisheit kennengelernt.« »Umso besser, dass ich schon fort war«, sagte Saruman, »denn auf seine Milde und Weisheit kann ich verzichten. Und wenn du eine Antwort auf deine erste Frage hören willst, ich bin auf dem Weg, der aus seinem Reich hinausführt.« »Dann bist du wieder einmal auf dem falschen Weg«, sagte Gandalf, »und ich sehe keine Hoffnung für dich. Aber willst du unsere Hilfe verschmähen? Denn nichts anderes bieten wir dir an. Ihr wollt mir helfen? Ach, bitte tu nicht so gütig. Wenn du mich anknurrst, bist du mir lieber. Und was die hohe Frau hier angeht, der traue ich überhaupt nicht. Immer hat sie mich gehasst und gegen mich gehetzt. Gewiss hat sie euch diesen Weg geführt, um sich das Vergnügen nicht entgehen zu lassen, sich an meinem Elend zu weiden. Hätte ich gewusst, dass ihr mich verfolgt, ich hätte euch den Spaß verdorben. Saruman, sagte Galadriel, wir haben anderes zu tun, das uns wichtiger scheint, als dir nachzustellen. Sag dir lieber, dass das Glück dich einholt, denn es bietet dir eine letzte Gelegenheit. Wenn es wirklich die letzte ist, bin ich froh, sagte Saruman. Denn dann bleibt mir die Mühe erspart, noch einmal eine zurückweisen zu müssen. All meine Hoffnungen sind dahin, aber an deinen möchte ich nicht teilhaben, wenn du überhaupt noch welche hast. Für einen Moment funkelten seine Augen. Geht mir doch, sagte er. Nicht umsonst habe ich diese Dinge lange studiert. Ihr habt euch selbst verurteilt, und das wisst ihr. Und mir gibt es einen Trost mit auf den Weg, wenn ich daran denke, wie ihr euer eigenes